Der Weg, Sprachkassette zur Ausgabe Nr. 34. Rudolf Diesel, das tragische Ende eines großen Erfinders. Ein junger Ingenieur. Auf der ganzen Erde ist er heute verbreitet, der Dieselmotor. Autos, Lokomotiven, Schiffe und Fabriken werden damit betrieben. Denn er ist ein sparsamer Motor. Mit einem Liter Dieselkraftstoff kann ein Auto bis zu 25% mehr Kilometer fahren als mit einem Liter Benzin. Erfinder des Dieselmotors ist der Deutsche Rudolf Diesel. 1858 wurde er in Paris von deutschen Eltern geboren. Sein Vater hatte dort eine kleine Fabrik für Lederarbeiten und der junge Rudolf musste oft tüchtig mithelfen. Schon früh interessierte er sich für Mechanik und für Maschinen. Da seine Eltern sehr arm waren, wurde Rudolf zu einem Onkel nach Deutschland geschickt. Er besaß eine große technische Begabung und war sehr fleißig. Ohne einen Pfennig Unterstützung von seinen Eltern studierte er Ingenieurwissenschaften an der Technischen Hochschule München. Dort legte er das beste Examen seit der Gründung der Hochschule ab. Später arbeitete er in Berlin. Die entscheidende Idee. Bereits mit 20 Jahren wollte Diesel einen möglichst sparsamen und billig arbeitenden Motor bauen, damit sich auch die vielen kleinen Werkstätten und Industriebetriebe eine Maschine leisten könnten. Bis dahin gab es nur die in England hergestellte Dampfmaschine. Sie verwandelte jedoch nur etwa ein Zehntel der in der Kohle enthaltenen Wärmemenge in Energie. Und es gab den gerade von Daimler und Benz für Maschinen und Autos entwickelten Ottomotor. Auch er verbrauchte damals noch sehr viel Benzin. Beim Ottomotor wird das Benzin in einem Kolben durch den Funken einer Zündkerze zur Explosion gebracht. Durch die Energie, die bei den vielen kleinen, aufeinanderfolgenden Explosionen frei wird, wird der Automotor angetrieben. 1890 kam Diesel plötzlich die entscheidende Idee zu seinem Motor. Anstelle einer Zündkerze wird Luft in einem Zylinder stark zusammengepresst, in dem sich ein Kolben befindet. Dadurch erhöht sich die Temperatur auf etwa 600 Grad. In diese glühende Luft wird ein winziges Tröpfchen Kraftstoff eingespritzt. Infolge der Hitze explodiert das Luft-Kraftstoff-Gemisch und treibt dadurch den Motor an. Statt Benzin verwendet man als Kraftstoff schweres Öl. Ein mühevoller Weg. Aber es war für Diesel noch ein weiter Weg bis zu einem brauchbaren Motor. In der Maschinenfabrik MAN im süddeutschen Augsburg konnte Diesel seinen Motor ab 1893 entwickeln. Der Direktor der Fabrik half Diesel bereitwillig bei seinen Experimenten. Immer wieder endeten die Versuche mit dem neuen Motor in Misserfolgen. Einmal flogen mit einem lauten Knall Teile des Motors wie Geschosse durch die Luft. Auch bezweifelten viele Ingenieure damals, dass Diesels Motor jemals richtig arbeiten würde. Aber Diesel gab nicht auf. 1897 lief der Motor endlich zufriedenstellend. Er verbrauchte sehr viel weniger Kraftstoff als alle anderen damaligen Motoren und leistete ganze 20 PS. Heute steht er im Deutschen Museum in München. Diesel konnte seinen Motor jetzt beim Staat als Patent eintragen lassen und zum Verkauf anbieten. Aber sofort behaupteten andere Ingenieure, sie hätten Ähnliches erfunden. Immer wieder musste er in Prozessen vor den Gerichten seine Erfindung verteidigen. Auch liefen Diesels Motoren bei den Käufern zu Anfang nicht immer richtig. Deshalb schickten sie ihre Motoren an Diesel zurück. So hatte er viel Ärger und Sorgen. Langsamer Erfolg. Zunächst eignete sich Diesels Motor nur für große Maschinen mit vielen PS. 1903 wurde das erste Schiff mit einem Dieselmotor für den Verkehr auf dem Kaspischen Meer gebaut. 1905 errichtete die Firma MAN in Kiew das erste Dieselkraftwerk der Welt zur Stromerzeugung für die städtischen Straßenbahnen. Und 1913 wurde die erste Diesellokomotive gebaut. Nach dem Ersten Weltkrieg gelang auch die Entwicklung von Kleindieselmotoren. 1923 kamen die ersten Diesel-Lastkraftwagen auf den Markt. Ab 1936 dann auch Diesel-Personenautos. So verbreitete sich der Dieselmotor immer mehr auf der Erde. Viele Eisenbahnlokomotiven haben einen Dieselantrieb. 90% aller größeren Handelsschiffe weltweit fahren mit Dieselmotoren. Und in großen Teilen Afrikas und Asiens erzeugen Dieselkraftwerke den Strom. Solange nicht günstigere Energiequellen wie vielleicht die Sonne zur Verfügung stehen, wird der Dieselmotor weiter ein wichtiger Helfer der Menschheit bleiben. Geheimnisvoller Tod. Rudolf Diesels Leben hatte große Erfolge gesehen. Aber Überarbeitung, Krankheit und Streit mit anderen Erfindern machten sein Leben oft zur Qual. Dann verlor er auch viel Geld, weil er es falsch anlegte. 1912 erlebte Diesel noch die großen Erfolge der mit dem Dieselmotor angetriebenen Ozeandampfer. Auf einer Reise nach Amerika feierte man ihn als berühmten Mann. Finanziell aber war er ruiniert. Am Abend des 29.09.1913 fuhr er mit dem Schiff von Belgien nach England. Dort wollte er an der Einweihung einer neuen Fabrik für Dieselmotoren teilnehmen. Aber er kam nie an. Am Morgen war er nicht mehr zu finden. Wahrscheinlich hat er sich ins Wasser gestürzt und ist ertrunken. Denn in seinem Kalender hat er hinter dem Datum seines Todestages ein Kreuz gemacht. Trotz seiner großen Erfolge endete sein Leben tragisch. Was ihn letztendlich dazu gebracht hat, wissen wir nicht. Aber auch wenn Menschen und Umstände gegen uns sind, die Bibel sagt, dass wir mit allen Dingen zu Gott kommen dürfen. Er lässt uns auch in beruflichen Sorgen und finanziellen Schwierigkeiten nicht allein. Wir brauchen unserem Leben deshalb niemals selber ein Ende zu machen. Ja, wir dürfen es gar nicht. Gott allein, der uns unser Leben gegeben hat, darf es uns auch wieder nehmen. Und ihm sollen wir für alles in unserem Leben danken und ihn ehren. In glücklichen und auch in schweren Tagen. Musik. Karlsruhe, die Fächerstadt. Karlsruhe, die ehemalige Hauptstadt Badens, liegt im Südwesten Deutschlands, am westlichen Rand Baden-Württembergs. Am Rhein gelegen, grenzt das Stadtgebiet im Nordwesten an Rheinland-Pfalz, im Westen an Frankreich. Das Klima ist sehr angenehm. Durch die Lage in der Rheinebene ist Karlsruhe die zweitwärmste Stadt in Deutschland. Der Gründer dieser schönen Stadt war Markgraf Karl Wilhelm von Baden-Durlach, der von 1679 bis 1738 gelebt hat. Der Legende nach hatte er von einer Stadt geträumt, in der er sich zur Ruhe setzen wollte. Und so kam es dann auch. Karl baute sich seinen Ruhesitz in Karlsruhe. Mittelpunkt Schloss. Den Grundstein der Stadt legte er im Bau des Schlosses 1715, das als Residenz für die Familie des Markgrafen diente. Als man dann die Stadt baute, richtete man sie ganz auf das Schloss als Mittelpunkt aus, ein Symbol für das absolutistische Verständnis der damaligen Zeit. Aufgrund der fächerartig vom Schloss aus verlaufenden Straßen nennt man Karlsruhe auch die Fächerstadt. Im September 1944 wurde das ganze Schloss durch Fliegerbomben der Alliierten zerstört. Später wurde es wieder aufgebaut. Und heute befindet sich hier das Badische Landesmuseum. Ein botanischer Garten und eine große Grünfläche zieren die unmittelbare Umgebung. Recht und Kultur. Karlsruhe ist heute der Sitz der beiden höchsten Gerichte in Deutschland. Dies sind das Bundesverfassungsgericht, erbaut 1965 bis 1969, und der Bundesgerichtshof, erbaut 1891 bis 1897. Im Schloss Gottesaue, das schon vor der Stadtgründung erbaut wurde, 1588, befindet sich heute die Staatliche Hochschule für Musik. Im Badischen Staatstheater, erbaut 1970 bis 1975, werden Opern und Theaterstücke aufgeführt. Im Hauptsaal des Theaters haben mehr als 1000 Menschen Platz. In Karlsruhe gibt es außerdem einige Museen, wie das Naturkundemuseum mit Vivarium, die staatliche Kunsthalle, eine städtische Galerie und auch einen zoologischen Garten nennt Karlsruhe sein eigen. Erfinderstadt. Diese Stadt stellte auch die Welt auf Räder, denn hier wurde das Fahrrad erfunden. Karl Wilhelm Friedrich Ludwig Freiherr Dreis von Sauerbronn, 1785 bis 1851, konstruierte 1817 eine Fahrmaschine ohne Pferd, die anfangs eher Gelächter und Spott auslöste statt Anerkennung. Erst viele Jahre nach dem Tod des Freiherrn erkannte man die große Bedeutung dieser genialen Erfindung. Er war sozusagen ein verkanntes Genie, wie es das in der Geschichte schon öfter gegeben hat. Das Gefährt bekam nach seinem Erfinder den Namen Dresine. Es wurde im Lauf der weiteren Jahrzehnte zu dem, was wir heute Fahrrad nennen. In Karlsruhe wurde auch Karl Friedrich Benz geboren, 1844, der mit Gottlieb Daimler geschäftlich fusionierte, 1929. Dieses Unternehmen ist heute als Hersteller des berühmten Mercedes-Benz bekannt. Außerdem forschte in Karlsruhe auch Karl Wilhelm Röntgen, der Entdecker der Röntgenstrahlen, die vorwiegend in der Medizin eingesetzt werden. Gemütliche kleine Großstadt. Die Technische Universität ist die älteste Deutschlands. Heute gehört die Region Karlsruhe zur europäischen Spitze in Technologie und Forschung, vor allem in der Informatik. Karlsruhe ist eine gemütliche kleine Großstadt mit Ausstrahlung und einer entsprechenden Lebensqualität. Sie hat etwa 268.000 Einwohner. Durch die Nähe zum benachbarten französischen Elsass sowie zum Bundesland Rheinland-Pfalz gibt es auch kulturell und kulinarisch viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu genießen. Mit der Straßenbahn kann man weit über die Stadtgrenzen hinausfahren und sich zum Beispiel einen schönen Tag im Schwarzwald machen oder in die Stadt Baden-Baden fahren. Die für ihr weltberühmtes Casino und ihre Heilbäder bekannt ist. Aber davon später einmal mehr. Mit Gott erlebt. Aufgewachsen bin ich mit drei Geschwistern in einfachen, ärmlichen Verhältnissen. Ein bewusstes Christsein kannten wir nicht. Nach meiner Schulausbildung machte ich eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker und ging nach 2 Jahren von zu Hause weg. Ein tragischer Unfall. Die Frage nach Gott und seinen Plänen mit mir war damals für mich nicht interessant, denn ich hatte keine persönliche Beziehung zu ihm. Heute weiß ich, dass Gott einen ganz bestimmten Plan für mich und jeden einzelnen Menschen hat. Er ließ zu, dass wir als Familie etwas sehr Trauriges und Schweres erleben sollten, etwas, was wir bis ins Letzte heute noch nicht verstehen können. Mein Bruder, 18 Jahre alt, war mit Freunden zu einer Geburtstagsfeier eingeladen. Auf dem Rückweg wurde er von einem Auto erfasst. 2 Stunden später war er tot. Diese Tragödie versetzte unserer ganzen Familie einen Schock. Ich selbst fing an, ernsthaft nachzudenken und zu fragen, warum gerade mein Bruder? Was wäre mit mir, wenn mein Leben plötzlich enden würde? Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? Gibt es überhaupt einen Gott? Ich fand keinen Menschen, der mir Antwort auf meine Fragen geben konnte. Auf der Suche. Ich begab mich auf die Suche. Fast jeden Sonntag ging ich in die Kirche. Aber auch dort bekam ich lange keine Antworten auf meine Fragen. Ich versuchte, ein moralisch anständiges, christliches Leben zu führen, aber ich bemerkte bald, dass ich das nicht schaffte. Eines Sonntags saß ich wieder im Gottesdienst. Junge Menschen berichteten aus ihrem Leben und erzählten, dass Jesus Christus Realität ist und jeder Mensch ihn erfahren kann. Bald darauf besuchte ich sie in ihrem Jugendkreis und erfuhr das Wichtigste aus der Bibel. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam für mich in diese Welt und wurde Mensch. Am Kreuz starb er für meine Sünde, doch er ist vom Tod auferstanden. Deshalb ist der Tod nicht der Endpunkt des Lebens. Es gibt eine Ewigkeit. Mein Leben wurde neu. Nach längerem Prüfen wurde mir klar, diesem Jesus sollte ich mein Leben anvertrauen. Ich betete: Herr Jesus Christus, danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Vergib mir bitte meine Sünde, alle meine Fehler und mein Versagen. Ich will mit dir leben. Du sollst der Mittelpunkt meines Lebens sein. Jesus erhörte dieses Gebet und machte mein Leben von Grund auf neu. Er ist jetzt mein Retter, der mir einen tiefen Frieden mit Gott geschenkt hat. Der tragische Verkehrsunfall, bei dem mein Bruder starb, war der Auslöser für Gottes Wirken in unserer Familie. Mein jüngerer Bruder kam fast zur gleichen Zeit wie ich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Uns war klar, dass wir die gute Nachricht der Bibel anderen Menschen weitersagen sollen. Auf unseren Arbeitsstellen luden wir unsere Kollegen in den Jugendkreis ein. Und Gott wirkte. Die Kollegin meines Bruders kam zum Glauben an Jesus und auch ein junges Mädchen, das heute meine Frau ist. Wir beteten auch weiter für unsere Familienangehörigen und luden sie zu christlichen Veranstaltungen ein. Wie groß war unsere Freude, als auch meine Eltern ihre Entscheidung für Jesus Christus trafen. Wir erlebten, wie gut und gnädig unser Gott ist. Inzwischen habe ich gesehen, dass viele andere Menschen ein Leben mit Jesus begonnen haben. Niemand von ihnen hat es bereut. Jesus hat ihr Leben neu gemacht, ihnen ein wahres Ziel und eine neue Hoffnung für ihr Leben gegeben. Und wo stehen Sie? Haben Sie bereits Jesus Ihr Leben anvertraut? Ich bin davon überzeugt, dass Sie ein völlig neues Leben bekommen werden, wenn auch Sie diesen Schritt zu Jesus Christus wagen. Der Johannistag. Seit dem 5. Jahrhundert wird der 24. Juni als Geburtsfest Johannes des Täufers gefeiert. Früher war dies bei den Germanen, Kelten und Slawen der Tag der Sommersonnenwende. Es war eines ihrer größten Feste im Jahreslauf. Die Sonne steht am höchsten und sie dachten, dass sie dann am meisten Macht besitzt. Das machte ihnen Angst. Sie wollten die Fruchtbarkeit ehren und feierten ein Reinigungsfest, bei dem sowohl Wasser als auch Feuerbräuche eine besondere Rolle spielten. Für das einfache Volk übernahm die Johannisnacht die Rolle der alten Mitsommernacht, in der altem Volksglauben zufolge Hexen und Dämonen los sind und lauter seltsame Dinge geschehen. Auch heute werden die milden Sommernächte oft zum Feiern genutzt, obwohl es in Deutschland Johannisfeiern kaum mehr gibt. Wo solche Feiern noch stattfinden, ist das Johannis- oder Sonnenwendfeuer weiterhin der Mittelpunkt. Man singt, tanzt und springt über das Feuer. Und manchmal sieht man von den Bergen brennende Räder herabrollen, die sogenannten Sonnenräder. Das war ein Brauch der Germanen. Aber viele Menschen kennen den Johannistag heute nur noch dem Namen nach. Auf ihn deuten auch die Namen der Johannisbeere, des Johanniskäfers, des Johanniskrautes oder des Johannisbrotes hin. An Johannes den Täufer zu erinnern, ist heute noch genauso aktuell wie früher. Er hat die Menschen seiner Zeit wachgerüttelt und sie zur Umkehr zu Gott aufgerufen. Kehrt um, ändert euer Leben. Es ist Zeit. Gott hat euch eine letzte Frist gesetzt. Diese Worte waren damals nicht beliebt und sind es heute ebenso wenig, aber sie sind immer noch nötig. Johannes hatte den Mut, sie auszusprechen und auf Jesus hinzuweisen. In Jesus Christus, dem Licht der Welt, findet die Symbolik dieses Festes ihren wahren Sinn. Die drei Frösche. Es waren einmal drei Frösche. Die fielen in ein Fass Milch und konnten nicht wieder heraus. Einer von ihnen war ein Optimist. Er sagte, »Ach, wir werden schon rauskommen, wir warten nur ab, bis jemand kommt.« Er schwamm so lange im Kreis, bis er vor Erschöpfung unterging. Der zweite war ein Pessimist. Er sagte, »Man kann überhaupt nichts machen.« Und hörte auf, sich zu bewegen. Er versank ebenfalls. Der dritte war ein Realist. Er sagte, man kann nie wissen, wie es kommt. Ich werde einfach strampeln. Also los. Und so strampelte und strampelte er. Plötzlich spürte er etwas Festes unter seinen Füßen. Er hatte die Milch zu Butter gestrampelt. Er stellte seine Füße auf den Butterkloß, bis er wieder zu Atem gekommen war und sprang hinaus. Thank you. Mecklenburg-Vorpommern. Wo de Ostseewellen drecken an den Strand, wo de gele Ginster bleugt in dünnen Sand, wo de Möwen schriegen grell in Sturmgebrus, da ist meine Heimat, da bin ich zu Hus. Ostseewellen, Plattütsch. Wo die Ostseewellen ziehen hin zum Strand, wo der gelbe Ginster blüht im Dünensand, wo die Möwen schreien schrill im Sturmgebraus, da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Hochdeutsche Übersetzung. Dies Lied einer mecklenburgischen Dichterin macht deutlich, wo das deutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern auf der Landkarte zu suchen ist. Rund 340 Kilometer Meeresküste begrenzen es zur Ostsee hin. Dazu kommen noch 1130 Kilometer Binnenküste entlang der ungezählten Botten und Haffe. Sie geben der Landschaft eine besondere Schönheit, durch die viele Touristen angezogen werden. Ein weites Land. Diese kommen seit der Wiedervereinigung Deutschlands vor allem aus den alten Ländern der Bundesrepublik. Jetzt können sie ungehindert die Schönheiten der Landschaft genießen und die Angebote der vielen alten und neuen Seebäder in Anspruch nehmen. Dazu können sie wunderschöne alte Städte besichtigen und idyllische Dörfer besuchen, an denen die moderne Zeit bisher ein wenig vorbeigegangen ist. Es ist gut so, dass sich viele alte Dinge hier erhalten haben. Das Niederdeutsche Platt als die Sprache der Menschen, die Backsteingotik als vorherrschender Baustil in den Städten, die unberührte Natur auf dem Land, in der ruhesuchende Menschen Erholung finden. Ein dünn besiedeltes Land. Mecklenburg-Vorpommern gibt es erst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Seitdem ist das Odergebiet vom Stettiner Haff nach Süden auch die östliche Begrenzung nach Polen hin. Der südliche Nachbar ist das Land Brandenburg. Im Westen grenzt das Land der Tausend Seen an Schleswig-Holstein und östlich der Elbe an Niedersachsen. Das Land ist nur sehr dünn besiedelt. Auf gut 23.000 Quadratkilometer Fläche leben nur etwa 1,82 Millionen Menschen. Das entspricht 80 Menschen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich, in Hamburg leben 2250 Einwohner auf einem Quadratkilometer, in Berlin sind es sogar fast 4000. Ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Wichtigste Wirtschaftszweige sind die Landwirtschaft und die darauf beruhende Nahrungsmittelindustrie. Nur in den größeren Küstenstädten gibt es nennenswerte Industrien, die sich meistens mit dem Schiffbau befassen. Die bekanntesten Städte sind hier Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald. Über viele Jahrhunderte waren diese Hafenstädte Handelsplätze für den Warenverkehr nach Skandinavien und ins Baltikum. Sie gehörten dem Kaufmannsbund der Hanse an. Rostock und Greifswald sind auch für ihre schon sehr alten Universitäten bekannt. So war Rostock die erste Universitätsstadt Nordeuropas, 1419. Die Landeshauptstadt Schwerin liegt aber nicht an der Ostseeküste, sondern im Binnenland an einem wunderschönen See. In dem sehenswerten Schloss der früheren Großherzöge von Mecklenburg-Schwerin ist heute der Sitz des Landtages, in dem die Parteien SPD, PDS und CDU vertreten sind. Den Regierungschef stellt dabei die SPD, die zusammen mit der PDS regiert. Größte Stadt des Landes ist Rostock mit etwa 221.000 Einwohnern. Die Stadt bestand bereits im 12. Jahrhundert. Heute gehört zu ihr das bekannte Seebad Warnemünde. Das älteste Seebad ist allerdings Heiligendamm. Es wurde bereits im Jahre 1793 gegründet. Sein Wahrzeichen ist ein 220 Tonnen schwerer Feldstein, der seit 1843 seinen Platz vor dem Sanatorium behauptet. Wer sollte ihn auch wegtragen? Ein von Touristen gern besuchtes Land. Der wichtigste Wirtschaftsfaktor des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist der Fremdenverkehr. Mehr als 2,5 Millionen Gäste kommen jährlich ins Land. Sie besuchen gerne die hügelige mecklenburgische Schweiz, die flache mecklenburgische Seenplatte, die Seebäder an der Küste und die dem Land vorgelagerten Inseln. Sie tun das mit dem Auto, dem Fahrrad, dem Schiff oder zu Fuß. Der größte Anziehungspunkt für Touristen ist die Insel Rügen. Sie ist mit 926 Quadratkilometern Deutschlands größte Insel. Ihre hohen weißen Kreidefelsen faszinieren immer wieder die Menschen. Der Maler Caspar David Friedrich hat sie schon vor fast 200 Jahren in seinen Bildern berühmt gemacht. Andere bekannte Leute der Region sind der Schriftsteller Fritz Reuter, der Land und Leute in plattdeutscher Sprache beschrieben hat. Der Flugpionier Otto Lilienthal, 1848 bis 1896, führte hier seine ersten Gleitflüge durch. In Güstrow schuf der Bildhauer und Dichter Ernst Barlach, 1870 bis 1938, sein Lebenswerk. Zwei andere bekannte Inseln sind Usedom und Hiddensee. Auf Hiddensee bleibt die Luft abgasfrei. Wer die idyllischen Orte der Insel besuchen will, muss sein Auto auf dem Festland abstellen. Überhaupt achtet die Schweriner Landesregierung sehr darauf, dass der immer stärker wachsende Fremdenverkehr die Umwelt nicht zu stark belastet. Dafür sind 270 Naturschutzgebiete, 106 Landschaftsschutzgebiete, 3 Nationalparks und ein Biosphärenreservat eingerichtet worden. Es wäre schlimm, wenn die Besucher dieses Bundeslandes im Nordosten der Republik die Schönheiten der Natur und die historischen und kulturellen Besonderheiten selbst beeinträchtigen oder gar zerstören würden. Sie sind es ja, die die Menschen an diesem Bundesland mit seiner weiten Landschaft besonders schätzen. Lach mal wieder. Schneewittchen trifft im Wald drei kleine Männchen und fragt: Wer seid ihr? die sieben Zwerge. Wieso sieben? Ihr seid doch nur drei. Personalmangel. Ein Mann zu seiner Frau. Früher hat unser Hund die Zeitung jeden Tag ans Bett gebracht. Warum tut er das heute nicht mehr? Wahrscheinlich hat unser Nachbar die Zeitung abbestellt. Der Maler zu seinem Lehrling: Streich bitte die Fenster. Eine Stunde später kommt der Lehrling und sagt: Fertig. Soll ich jetzt noch den Rahmen streichen? Der Chefkoch ruft die Serviererin zu sich und fragt: Sagen Sie mal, warum haben Sie denn Spinat auf die Speisekarte geschrieben? Aber Sie haben doch vorhin selbst gesagt, ich sollte Spinat mit Ei schreiben. Fragt der Lehrer: Wisst ihr denn, wie lange Krokodile leben? Meldet sich Lena und ruft ganz überzeugt: Ich denke genauso wie Kurze. Ein Pferd sitzt in der U-Bahn. Das habe ich noch nicht gesehen, wundert sich der Schaffner. Ein Pferd in der U-Bahn. Sie müssen entschuldigen, sagt das Pferd, aber mein Wagen ist kaputt. Was heißt eigentlich, jemanden auf den Arm nehmen? Auf den Arm nimmt man ein kleines Kind, um mit ihm zu scherzen und zu spielen. Wenn man also jemanden auf den Arm nimmt, dann behandelt man ihn wie ein kleines Kind, auch als Erwachsenen. Man macht sich über ihn lustig oder verspottet ihn. Was heißt eigentlich einem unter die Arme greifen? Diese Redewendung kann man sich gut vorstellen. Jemand stolpert und man packt ihn unter den Armen, damit er nicht hinfällt oder hebt ihn so auf. Wenn man also jemandem unter die Arme greift, dann hilft man ihm in einer augenblicklichen Not oder Verlegenheit, mit Geld, mit der Tat oder mit einem guten Rat. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Jesus Christus. Sommer. Am Abend schweigt die Klage des Kuckucks im Wald. Tiefer neigt sich das Korn, der rote Mohn. Schwarzes Gewitter droht über dem Hügel, das alte Lied der Grille erstirbt im Feld. Nimmer regt sich das Laub der Kastanie, auf der Wendeltreppe rauscht dein Kleid. Stille leuchtet die Kerze im dunklen Zimmer. Eine silberne Hand löscht sie aus. Windstille, sternlose Nacht. Georg Drakl. Sorge dich nicht, wohin dich der einzelne Schritt führt. Nur wer weit blickt, findet sich zurecht. Dag Hammarskjöld. Thank you. Der Weg, Sprachkassette zur Ausgabe Nr. 35. Bremen, Hanse und Handelsstadt. Im Norden Deutschlands liegen zwei große Städte, die zusammen mit 400 Quadratkilometern und 681.722 Einwohnern das kleinste deutsche Bundesland bilden, die freie Hansestadt Bremen. Die beiden Städte Bremen und Bremerhaven liegen jedoch 60 Kilometer voneinander entfernt. Bremerhaven liegt an der Mündung der Weser in die Nordsee und wurde 1827 als Vorhafen von Bremen gegründet. Auch heute noch können Schiffe auf der Weser bis in den Hafen von Bremen fahren. Die großen Schiffe aber werden in Bremerhaven abgefertigt, dem größten deutschen Fischereihafen. Früher fuhren viele Auswanderer von dort auf großen Schiffen über den Atlantik nach Amerika. Freie Hansestadt. Die Stadt Bremen ist über 1200 Jahre alt. Am Anfang regierte ein Bischof die Stadt. Von dort aus verbreitete sich das Christentum bis in den Ostseeraum und nach Skandinavien. Mit der Zeit wurde Bremen immer mehr zu einem wichtigen Handelsplatz und die Kaufleute wurden reicher und selbstbewusster. So setzten sie den Bischof ab und machten Bremen zu einer bürgerlichen Handelsstadt und 1358 zum Mitglied der Hanse. Bremen wuchs danach immer mehr. Als Zeichen der Stadtfreiheit steht seit 1404 eine fast 10 Meter hohe Statue auf dem Marktplatz, der Roland. Es ist bis heute das Bremer Wahrzeichen. Der junge Mann hält ein Schwert in den Händen. Es ist das Symbol der Gerichtsbarkeit, die nicht mehr von den Bischöfen, sondern von den Bürgern ausgeübt wurde. Der Marktplatz, Bremens gute Stube. Im Zweiten Weltkrieg wurden große Teile von Bremen vernichtet. Aber das Zentrum der Stadt rund um den Marktplatz ist zum großen Teil noch erhalten geblieben. Der Marktplatz zählt zu den schönsten Europas. Er wird umgeben von vielen historischen Gebäuden, zum Beispiel dem 1405 bis 1410 erbauten Rathaus mit seiner prachtvollen Renaissance-Fassade. Daneben steht der Dom St. Petri, der 1041 begonnen wurde, und das moderne Gebäude der Bremer Bürgerschaft. Das ist das Landesparlament des Bundeslandes Bremen. Weitere alte Gebäude sind das sogenannte Schütting von 1537 sowie die Kaufmannshäuser der Weserrenaissance um 1600. Sie alle zusammen ergeben ein wunderschönes Bild. Auf dem Marktplatz steht auch eine Statue von vier weltbekannten Bremern, den Bremer Stadtmusikanten. Von ihnen wird in einem Märchen der Gebrüder Grimm erzählt. Ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn wollen nach Bremen wandern, weil sie in der Heimat vom Tode bedroht werden. Dort hoffen sie auf ein Überleben in Freiheit. Unterwegs treffen sie in einem Haus im Wald auf böse Räuber. Sie schlagen sie mit ihrem schlimmen Gesang in die Flucht und finden dort ein neues Zuhause. Schöne Straßen und Viertel. Vom Marktplatz aus geht man durch die mit 107 Metern vielleicht kürzeste, aber berühmteste Bremer Straße, die Böttcherstraße. Durch die Schaufenster hindurch kann man einem Goldschmied oder einem Glasbläser bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ältere und neuere Häuser sind zu sehen und ein schönes Glockenspielhaus mit Glocken aus Porzellan bietet auch etwas für das Ohr. Eine weitere interessante Attraktion von Bremen ist der Schnorr. Im Mittelalter lebten in diesem Wohnviertel Handwerker und Fischer. Viele Häuser stammen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Sie sind schön restauriert worden und heute findet man dort Galerien, Boutiquen sowie Kneipen und Restaurants. Auch eine alte Windmühle gibt es noch in der Innenstadt. Sie steht am Wall, der früheren Stadtbefestigung. Kultur und Feste. Lustig hört sich übrigens eine Bremer Spezialität an, Kohl und Pinkel. Hierbei handelt es sich um Grünkohl mit vielen Sorten Fleisch. Am besten schmeckt das Gericht zusammen mit Freunden an einem kalten Wintertag. Und feiern können die Bremer natürlich auch. Der Freimarkt im Oktober mit Umzügen, vielen bunten Ständen und Attraktionen sowie viel Fröhlichkeit wird schon seit 1035 gefeiert. Interessant ist in Bremen auch das Überseemuseum. Es wurde 1896 gegründet. Hier findet man viele Ausstellungsstücke aus fernen Ländern. Die bremischen Kaufleute hatten ja schon seit langer Zeit Handelsbeziehungen zu vielen Ländern in Übersee. Und wer sich mehr für Schiffe interessiert, ist im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven genau richtig. Umschlagplatz Hafen. Natürlich sollte man auch den Hafen besuchen. Bremen ist immerhin die zweitgrößte Hafenstadt Deutschlands. Viele Arbeitsplätze hängen davon ab. Mehr als 1000 Seeschiffe verbinden Bremen und Bremerhaven jährlich mit über 1000 Häfen in allen Teilen der Welt. Dabei werden jedes Jahr nahezu 30 Millionen Tonnen Güter im Gesamtwert von weit über 70 Milliarden Mark umgeschlagen. Dazu zählen sehr viele Container mit ihren Inhalten und ungefähr 700.000 Autos pro Jahr, aber auch traditionelle Importprodukte wie Baumwolle, Wolle, Kaffee, Tabak oder Südfrüchte. Industrie und Technologie. Neben dem Hafen gibt es noch andere wichtige Industriezweige. Die Daimler-Chrysler AG fertigt Mercedes-Wagen und auch die Flugzeug- und Weltraumindustrie ist vertreten. Beliebt und bekannt sind aber auch die vielen Bremer Produkte. So werden hier die Bohnen für jede zweite Tasse Kaffee veredelt, die in Deutschland getrunken wird. Markennamen wie Jacobs, Idusho, Melitta und Haag sind in vielen Ländern bekannt. Auch das bekannte Becksbier wird hier gebraut. In Bremen gibt es einen Technologiepark. Wahrzeichen des Parks ist der 146 Meter hohe Fallturm der Bremer Universität, der einzigartig ist in Europa. Hier werden Experimente im Zustand der Schwerelosigkeit durchgeführt, die sonst nur im All möglich sind. 4,6 Sekunden lang fällt im Inneren des Turms eine Kapsel hinab und schaltet in dieser Zeit die Gravitation aus. Bremen, eine alte Stadt, die stolz ist auf ihre Geschichte und ihre schönen alten Häuser, aber auch eine moderne, liberale Stadt mit großen Wirtschafts- und Forschungsunternehmen, verbunden mit aller Welt durch den Hafen. meine Suche nach der Wahrheit. Ich heiße Jörg Bauer, bin 34 Jahre alt, glücklich verheiratet und lebe in Karlsruhe im Südwesten Deutschlands. Täglich erlebe ich neue Herausforderungen und oft hohen Leistungsdruck. Das ist nicht einfach zu ertragen. Aber heute habe ich gelernt, damit umzugehen. Das war nicht immer so. Vor vielen Anforderungen meines Lebens bin ich früher davongelaufen. Lohnt sich das Leben überhaupt? Immer wieder kamen Enttäuschungen. Mit dem Druck meines Lebens kam ich nicht zurecht. Deshalb fing ich an, mir meine eigene Welt zu basteln und mich zurückzuziehen. Durch schöne Gedanken und Tagträume erhoffte ich mir etwas Glück und Geborgenheit. Aber bald schon holte mich die harte Realität aus meinen Träumen zurück. Berufsausbildung bei einem Verlag, Bundeswehr und Arbeitslosigkeit. Immer hatte ich das Gefühl, mit meinen Problemen ganz allein zu sein. Ich zweifelte an mir selbst und bekam Depressionen. Lohnt sich das Leben überhaupt? Das war meine Frage. Ich wollte nicht mehr leben und war todunglücklich. Mir machte alles im Leben keine Freude mehr. Sicherlich gab es auch Momente, in denen ich es anderen und mir selbst beweisen wollte, wie stark und erfolgreich ich sein konnte. Aber es blieb beim Versuch und ich kam nicht voran. War ich für das Leben untauglich? War das die Wahrheit, die ich nicht sehen wollte? Was ist überhaupt die Wahrheit? Gott, wenn es dich gibt, wo bist du? Meine Einsamkeit wurde täglich größer. Ich begann Tagebücher zu schreiben und über das Leben zu philosophieren. Dadurch änderte sich aber nichts. Ich drehte mich nur im Kreis. Stets hatte ich nur einen Zuhörer und Berater, nämlich mich selbst. Die Frage nach dem Sinn des Lebens wurde für mich zu einem Albtraum. In meiner Verzweiflung schrieb ich Briefe an Gott in mein Tagebuch und erhoffte mir irgendwie eine Antwort. Über Gott und den Glauben wusste ich nicht viel. Dennoch veränderte sich mit der Zeit etwas in mir. Es war ein Gefühl und eine sehr starke Sehnsucht nach einem Neuanfang. Ich wollte das, was jeder wollte: Freiheit, Liebe, Freude und Hilfe. Was hat Gott zu meinem Leben zu sagen? Was kann er für mich tun? Eine wichtige Begegnung. Sehr bald traf ich zufällig einen Mann, der in der Stadt einen Bücherstand mit christlichen Schriften aufgebaut hatte. Mit ihm kam ich ins Gespräch. Ich erzählte ihm von meinem Leben und gab ihm auch meine Tagebücher zu lesen. Wir trafen uns öfter. Er erzählte mir, dass Gott mich liebt und dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Ich spürte, dass dies der richtige Weg war. Ich hatte nicht mehr so viel Angst vor dem Leben. Einige Wochen später lernte ich andere Christen kennen. Sie luden mich zu ihren Veranstaltungen ein. Dort erlebte ich eine ungewöhnliche innere Freude. Ich fühlte mich als Mensch angenommen und akzeptiert. Wir lasen zusammen in der Bibel, sangen Lieder und sprachen viel miteinander. Echte Freiheit erleben. Ich war sehr froh, nicht mehr alleine zu sein und beschäftigte mich viel mit der Bibel. Bald verstand ich, dass der Sinn des Lebens nicht in mir selbst oder in der Welt zu finden war. Gott will mein Leben wertvoll machen. Und allein durch Jesus Christus kann ich zu Gott kommen. So bat ich Jesus im Gebet darum, mir meine Schuld zu vergeben. Und das hat er auch getan. Mein Leben wurde neu. Wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei, hat Jesus gesagt. Ich erlebte, dass dies wirklich stimmt. Heute regiert nicht mehr der Zufall mein Leben. Gott hat Ja zu mir gesagt und ihm will ich für meine Zukunft vertrauen. Probleme und Schwierigkeiten werfen mich heute nicht mehr um, weil ich nicht alleine bin. Gott kennt meine Gedanken und Gefühle und ich spüre keine Einsamkeit mehr. Ich kann mich mit allen meinen Schwächen annehmen. Gott hat meine Stärken gefördert und während es früher nur um mich selbst ging, sind mir heute auch andere Menschen wichtig geworden. Ich lebe wieder gerne und bin Gott sehr dankbar für seine Liebe und Hilfe, gerade auch in den schwierigen Situationen meines Lebens. Und trotzdem Wo wohnt Gott? Ein junger Mann kam zu einem Gelehrten und sagte: Ich gebe Ihnen 100 Mark, wenn Sie mir sagen, wo Gott wohnt. Der Gelehrte antwortete: Und ich gebe Ihnen 200 Mark, wenn Sie mir sagen, wo er nicht wohnt. Ein jüdischer Lehrer war zu Gast bei gelehrten Männern. Er überraschte sie mit der Frage: Wo wohnt Gott? Sie lachten über ihn: Was redet ihr? Ist doch die Welt voll von seiner Herrlichkeit und Größe. Er aber beantwortete seine eigene Frage: Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Ja, wo wohnt Gott eigentlich? Gibt es ihn denn überhaupt? Wenn wir ehrlich sind, haben wir uns diese Fragen doch auch irgendwann einmal gestellt. Und was haben wir geantwortet? Machen wir es uns nicht zu einfach, wenn wir so tun, als gäbe es Gott gar nicht? In Jesus ist Gott Mensch geworden. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, Gott zu begegnen und ihn kennenzulernen. Er ist immer da und wartet darauf, dass wir ihn suchen. Und dann wird er sich finden lassen. Das hat er versprochen. Gott wohnt, wo man ihn einlässt. Für einen unbekannten Gott. Der folgende Text stammt aus dem Neuen Testament der Bibel. Paulus, ein bekannter Missionar, spricht hier zu gebildeten Leuten in Athen, der Hauptstadt Griechenlands. Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich einen Altar entdeckt mit der Inschrift »Für einen unbekannten Gott«. Diesen Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, will ich euch jetzt bekannt machen. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus dem ersten Menschen alle Völker der Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnen. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Er ist jedem von uns nahe, denn durch ihn leben, handeln und sind wir. Oder, wie es eure Dichter ausgedrückt haben, auch wir sind göttliche Abstammung. Wenn das aber so ist, dürfen wir nicht dem Irrtum verfallen und meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Steinen, die von menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Bisher hat Gott mit Nachsicht darüber hinweggesehen, weil die Menschen es aus Unwissenheit getan haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, umzukehren und einen neuen Anfang zu machen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit gerecht richten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod erweckt hat. Das Erntedankfest. Wenn der Herbst kommt, dann werden auch die vielen Früchte im Garten und auf dem Feld geerntet. Getreide, Obst und Gemüse sind gereift und werden uns bald schmecken. Für viele Menschen, die in Städten wohnen und keinen eigenen Garten haben, ist dies heute gar nicht mehr zu sehen. Sie gehen in den Supermarkt und kaufen alles ein, was sie brauchen. Aber der Bauer und jeder, der einen Garten hat, weiß, wie lange es dauert, bis aus dem kleinen Saatkorn eine große Ehre wächst und wie lange die Tomate und der Kürbis wachsen müssen, bis sie reif sind und lecker schmecken. Alte Erntebräuche. Erntefeste gibt es in vielen Kulturen. Früher hatte man den Naturgöttern gedankt, heute aber danken Christen Gott, dem Schöpfer. Er allein hält und erhält die Natur und schenkt die Ernte. Als noch viele Menschen auf dem Lande arbeiteten, gab es viele Erntebräuche. Nach dem Einbringen der letzten Früchte dankte man für eine gute Ernte und für das gute Wetter. Dabei überreichten die Mägde und Knechte den Dienstherrn und seiner Familie Geschenke, und anschließend feierte man ein großes Fest, bei dem gesungen, getanzt und gespielt wurde. Noch heute gibt es in einigen Gegenden den Erntedankzug. Dann fahren schön geschmückte Wagen durch das Dorf, oft von Musik begleitet. Auf den von Pferden oder Traktoren gezogenen Wagen liegen Getreide, Früchte und Gemüse. Kinder und Erwachsene ziehen oft alte Trachten an und zeigen einige der alten Erntebräuche. Oft bindet man aus Getreidehalmen auch schwere Erntekränze und Erntekronen. Gott, Geber aller guten Gaben. Schon früh gab es Erntedankfeste auch in der Kirche. Ab 1773 wurde das Erntedankfest in Preußen als Festtag eingeführt. Normalerweise feiert man diesen Tag am 1. Oktobersonntag. Dann schmückt man die Kirche mit vielen bunten Sachen aus der Natur. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kartoffeln, Kürbisse, Rüben, Blumen und vieles andere legt man dann auf und um den Altar. Auch Brot gehört dazu oder einige Gläser oder Dosen mit eingemachten Früchten. Gemeinsam lobt man Gott in der Kirche oder auch in der freien Natur. Gott ist derjenige, der das Leben schenkt und alles, was das Leben enthält. Wir Menschen können zwar vieles tun, aber auf die Natur haben wir noch keinen Einfluss. Ob Regen oder Trockenheit, Sonne, Wind oder Gewitter, wir können nicht bestimmen, welches Wetter es gibt. Deswegen danken wir Gott für seine Geschenke und denken auch an die, denen es nicht so gut geht wie uns. Und wir denken neu nach über die oft gedankenlos benutzten Worte: Gott sei Dank. Erntedank. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Er sendet Tau und Regen und Sonnen und Mondenschein, er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, der Strohhalm und die Sterne, der Sperling und das Meer. Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm, das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. Er lässt die Sonne aufgehen, er stellt des Mondes Lauf, er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot, er gibt den Kühen Weide und unseren Kindern Brot. Thank you. 300 Jahre Preußen. Vor 300 Jahren entstand der preußische Staat. Auch wenn es Preußen heute nicht mehr gibt, so hat es doch jahrhundertelang die europäische Geschichte stark beeinflusst. Ein Staat wird geboren. Entstanden ist Preußen aus der Mark Brandenburg. Das ist das Land rund um die Hauptstadt Berlin, zwischen Elbe und Oder. Seit 1415 regierte hier die Familie der Hohenzollern bis 1918. Die Mark Brandenburg war ursprünglich nur etwas so groß wie das heutige Bundesland Brandenburg. Langsam dehnte sie sich jedoch in Norddeutschland aus. So gewann der große Kurfürst Friedrich Wilhelm 1660 das Herzogtum Ostpreußen mit der Hauptstadt Königsberg für Brandenburg. Weil Brandenburg größer geworden war, wollte der Sohn des großen Kurfürsten König werden. Deshalb krönte er sich selbst 1701 in Königsberg in Ostpreußen zum König, Friedrich I. von Preußen. Damit war der preußische Staat begründet. Bald gebrauchte man den Namen Preußen nicht nur für Ostpreußen, sondern für das ganze bisherige Land Brandenburg. Seinen Namen hat Preußen von dem Volk der Preußen oder Prutzen, die früher im Gebiet Ostpreußens wohnten. Preußen, Militär und Rechtsstaat. Die späteren Könige haben Preußen immer mehr militärisch verstärkt und vergrößert. Es wurde eine Großmacht. Besonders Friedrich der Große, 1740 bis 1786, tat viel dafür. Gleichzeitig aber begründete er auch den Rechtsstaat. Und gerecht zu sein, war damals sehr fortschrittlich. In Preußen sollte jeder dem Staat dienen, vom König bis zum einfachsten Mann. Die Einwohner mussten der Regierung gehorchen. Sie hatten nicht so viele Freiheiten wie die Menschen in zahlreichen anderen Ländern. Das Militär hatte viel zu sagen. Dafür wurden Eigenschaften wie Fleiß, Pflichterfüllung, Bescheidenheit und Einsatz für andere für wichtig gehalten. Andererseits war Preußen in manchem auch ein liberaler Staat. So nahm es Asylanten aus allen Ländern auf. Schon früh durften hier alle Religionen ihren Glauben frei praktizieren. Preußen war ein Staat wie alle anderen deutschen Staaten, zum Beispiel Bayern und Sachsen. Aber es wuchs immer mehr. Schließlich gehörte der größte Teil Norddeutschlands zu Preußen. Das Deutsche Reich. Im 19. Jahrhundert wollten die Deutschen, dass sich die einzelnen von Fürsten regierten deutschen Staaten zu einem einzigen deutschen Reich zusammenschließen. Preußen als größter und mächtigster Einzelstaat sollte diesen Zusammenschluss herstellen. Dies gelang dem preußischen Ministerpräsidenten Bismarck. Er gründete 1871 nach einem Krieg gegen Frankreich das Deutsche Reich. Er vereinigte in diesem Reich alle einzelnen deutschen Staaten unter der Führung Preußens. Der preußische König wurde gleichzeitig deutscher Kaiser, seine Hauptstadt Berlin wurde die Hauptstadt Deutschlands. So hatte Preußen jetzt zwar die Führung in Deutschland, aber es hatte, wie die anderen deutschen Staaten, seine bisherige Selbstständigkeit zum größten Teil an das neu gegründete Deutsche Reich abgegeben. Nach dem Ersten Weltkrieg, 1914 bis 1918, wurde der letzte deutsche Kaiser Wilhelm II., wie auch die anderen deutschen Fürsten, vertrieben. Deutschland wurde eine Republik. Preußen bestand als größtes Bundesland in der neuen Republik weiter. 1933 kam der Diktator Hitler in Deutschland an die Macht. Er zwang alle Deutschen, ihm zu gehorchen. Jeder Deutsche sollte sich für sein Land aufopfern. Er machte Deutschland militärisch stark. Hitler tat dabei so, als wenn er ebenso dachte und handelte wie das alte Preußen. Deshalb haben nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 die Sieger den Staat Preußen aufgelöst. Preußen, ein Vorbild? Preußen hatte manches Gefährliche und Schlechte, aber auch viel Gutes. Viele beurteilen Preußen heute kritisch. Sie meinen, Hitler habe nur aufgrund der alten preußischen Eigenschaften wie Gehorsam und Pflichterfüllung seine schreckliche Herrschaft ausüben können. Aber kann man denn zum Beispiel die Sozialdemokratie für den Kommunismus mit seinen millionenfachen Opfern verantwortlich machen, weil der Kommunismus sich aus der Sozialdemokratie heraus entwickelt hat? Ebenso wenig kann man das alte Preußen mit seinen Eigenschaften für Hitler und seine Verbrechen verantwortlich machen. Im Gegenteil, Preußen kann uns heute in manchem sogar ein Vorbild sein. Heute betont man sehr die Freiheit des Einzelnen und fördert damit seinen Egoismus. Darin können wir von Preußen nur lernen, dass besonders auf Fleiß, Bescheidenheit und Einsatz für andere Wert legte. Experimente mit dem Leben? Sollte man ungeborenes Leben schützen? Oder muss man es sogar schützen? Und wenn ja, ab wann? Mit dieser Frage beschäftigen sich in Deutschland zurzeit viele Menschen und besonders die Politiker. Zwei Dinge stehen in dieser Diskussion zurzeit im Vordergrund: die Genforschung und die sogenannte Präimplantationsdiagnostik. Forschung an menschlichen Genen. Bei der Genforschung versucht man, die menschlichen Erbinformationen in den Genen des Menschen zu entschlüsseln. Man möchte damit den Bauplan des Menschen verstehen. Viele Forscher wollen damit helfen, Krankheiten besser zu erkennen und zu heilen. Dies gilt besonders für Erbkrankheiten. Um an menschlichen Genen forschen zu können, braucht man Zellen des Menschen. Man kann sie am leichtesten von Embryonen bekommen. Dazu muss man diese aber erst töten, und das ist für viele Menschen ein Problem. Um nicht schon von einem Menschen reden zu müssen, sprechen viele Forscher von jungen Embryonen nur als von einem Zellhaufen. Aber in Wirklichkeit ist dies schon ein neuer Mensch, der nur für Forschungszwecke hergestellt und anschließend getötet wird. Im Zusammenhang mit der Genforschung ist auch oft von Klonen die Rede. Hierbei versucht man, die Erbanlagen eines Lebewesens zu kopieren. Dadurch wird ein identisches Lebewesen gezüchtet, das dem anderen Lebewesen genau gleicht. Bei Tieren ist dies schon gelungen, bei Menschen möchte man es gern versuchen. Darf man Menschen töten? Im Zusammenhang mit der Embryonenforschung steht die PID. Hierbei wird nach einer künstlichen Befruchtung der Embryo auf bestimmte Erbkrankheiten geprüft, bevor er in den Mutterleib eingepflanzt wird. Stellt man dann eine mögliche Behinderung fest, kann der Embryo vernichtet werden. Diese Methode ist in den meisten europäischen Ländern schon erlaubt, nicht aber in Deutschland. Schon heute untersucht man ungeborene Kinder im Mutterleib auf mögliche Krankheiten. Ist eine Behinderung zu erwarten, darf das Kind bis zur Geburt abgetrieben, das heißt getötet werden. Wenn es um die Bewertung dieser Methoden geht, geht es um die Frage, wann das menschliche Leben beginnt und ob man es von Anfang an schützen soll oder muss. Ab wann kann man von einem Menschen reden? Biologisch beginnt das Leben, wenn die Samenzelle des Mannes und die Eizelle der Frau zusammenkommen und verschmelzen. Bald darauf teilen sich die Zellen mehrfach und die Reifung bis zur Geburt beginnt. Das Wunder des Lebens hat seinen Anfang genommen. Es gibt aber auch Menschen, die diesen Zeitpunkt erst später ansetzen wollen, vielleicht erst Wochen oder gar Monate nach der Zellteilung. Ethischer Dammbruch. Vor kurzem hat Bundespräsident Rau dafür plädiert, das Leben von der Befruchtung bis zum Tod zu schützen. Andere Politiker sehen dies anders. Oft, weil sie Angst haben, dass in Deutschland nicht geforscht werden darf, während dies in anderen Ländern erlaubt ist. Wiederum andere, darunter viele Ärzte und Christen, sehen die Gefahr eines Dammbruchs. Wenn man zum Beispiel PID erlaubt, werde bald der genetischen Selektion die Tür geöffnet. Das heißt, man würde versuchen, das ideale Kind ohne Krankheiten und Fehler zu züchten. Gesundheit bedeutet alles und das Recht auf Leben von Behinderten wird eingeschränkt. Aber können Behinderte nicht auch genauso glücklich sein wie jemand, der körperlich gesund ist? Und wenn man beginnt, unnützes Leben bei der Geburt zu entfernen, dann ist der Weg nicht mehr weit, bis man auch alte Menschen tötet, weil man sie nicht mehr gebrauchen kann. Darüber spricht man in der sogenannten Euthanasie-Debatte. Gibt es Leben, das lebenswert ist, und anderes, das nicht lebenswert ist? Fragen, auf die uns nur die Bibel eine gültige Antwort geben kann, denn Gott ist ja der Schöpfer allen Lebens. Und er möchte, dass wir Leben schützen und erhalten, vom Anfang bis zum Ende. Du brauchst das Werk nicht zu vollenden, aber du darfst nie aufhören, es zu versuchen. Rabbinischer Spruch. Nun ist das Korn geschnitten, die Felder leuchten fahl, ringsum ein tiefes Schweigen im heißen Sonnenstrahl. Verblüht ist und verklungen, was duftete und sang, nur sanft tönt von den Triften der Herden Glockenklang. Das ist, o Menschenseele, des Sommers heilger Ernst, dass du, noch ehe er scheidet, dich still besinnen lernst. Ferdinand von Saar.